laut, doch du hörst sie nicht. Es fällt ein Sonnenstrahl in dein Gesicht. Die Ohren taub, das Auge blind. Denn du weißt, dass wir bei dir sind. Ein leeres Blatt Papier aus zweiter Hand. Das Leben lebt sich ohne Widerstand. Die Welt ist klein und du bist groß. Und jede Antwort fällt dir in den Schoß. Des Glückes Schmied, das warst du bis zuletzt. Doch dann hast du sämtliche Regeln verletzt. Du hast dich über uns hinweggesetzt. Und hast den Zorn der Massen unterschätzt. Dein Kopf ist besetzt, dein Kopf ist besetzt, dein Kopf ist besetzt, dein Kopf ist besetzt, dein Kopf ist besetzt, dein Kopf ist besetzt, dein Kopf ist besetzt, dein Kopf ist besetzt. Unendlich reden, wenig sagen. Es kommt die Zeit, um anzuklagen. Die Masse neigt sich voller Ungeduld und zeigt auf jene mit der größten Schuld. Es bleibt kein Anlass mehr, auf Hass zu schwören. Wer nicht fühlen kann, der will nicht hören. Die Ungestalt tritt an den Bühnenrand und redet und entschuldigt sich um den Verstand. Die Zeit ist um, er muss jetzt wieder gehen. Die Masse wird ihn nie mehr wiedersehen. Fühlt sich von ihm tief verletzt und hat seine Worte in der Luft zerfetzt. Dein Kopf ist besetzt, dein Kopf ist besetzt, dein Kopf ist besetzt, dein Kopf ist besetzt, dein Kopf ist besetzt, dein Kopf ist besetzt, dein Kopf ist besetzt, dein Kopf ist besetzt. Was machen wir jetzt?